den Straßen rasten Automobile, zum Teil gepanzerte, und machten Jagd auf die Fußgänger. Fuhren sie zu Brei, drückten sie an den Mauern der Häuser zu Schanden. Der Kampf zwischen Menschen und Maschinen. Lang vorbereitet, erwartet, gefürchtet und nun endlich zum Ausbruch gekommen. Überall lagen Tote und Zerfetzte herum, überall verborgene, halbverbrannte Automobile. Über dem Wüsten durcheinander kreisten Flugzeuge. Und auch auf sie wurde von vielen Dächern und Fenstern aus mit Maschinengewehren geschossen. An den Wänden wilde Plakate mit Riesenbuchstaben, die wie Fackeln brannten. Krieg, das ist Krieg. Es geht um die Zerstörung der blechernen Zivilisationswelt. Jeder, dem die Luft zu eng wird, braucht nur loszuschlagen. Ich sah, wie allen die Zerstörungs- und Mordlust hell und aufrichtig aus den Augen lachte. Und freudig schloss ich mich dem Kampfe an. Das Schönste von allem aber war, dass neben mir plötzlich mein Schulkamerad Gustav auftauchte. Gustav! Eins der wildeste und kräftigste von den Freunden meiner frühen Kindheit. Herrgott, dass man dich einmal wieder sieht. Was ist denn aus dir geworden? Rindvieh. Muss ja gleich wieder gefragt und geschwatzt werden. Professor der Theologie bin ich geworden, damit du es weißt. Aber jetzt findet zum Glück keine Theologie mehr statt, Junge, sondern Krieg. Na komm mit. Von einem vorbeifahrenden kleinen Kraftwagen schoss er mir nix, dir nix den Fahrer herunter, sprang flink wie ein Affe auf den Wagen, brachte ihn zum Stehen und ließ mich aufsteigen. Bist du denn auf der Seite der Fabrikanten? Ach was! Das ist Geschmackssache. Wir werden uns das dann noch überlegen. Oder nein, warte mal. Mein Vorfahre Luther hat seinerzeit den Fürsten und Reichen gegen die Bauern geholfen. Da wollen wir jetzt mal die andere Partei wählen. Schlechter Wagen. Hoffentlich hält es noch ein paar Kilometer aus. Schöne Gegend hier. See und Gebirge auf einmal. Genau die Straße, die wir brauchen, Harrychen. Der Hochstand da ist richtig. Wir kletterten auf den Hochstand und fanden dort Flinten, Pistolen und Kisten mit Patronen. Spannende Sache. Da kommt schon so ein Luxusmobil. Auf den Chauffeur zielen, Harry. Und schon zielte ich und drückte los, dem Fahrer in die blaue Mütze. Der Mann sank zusammen. Der Wagen sauste weiter, stieß gegen eine Felswand, prallte ab, überschlug sich und krachte über die Mauer in die Tiefe hinunter. Erledigt. Den nächsten übernehme ich. Schon kam wieder ein Wagen angefahren mit 3 oder 4 Insassen. Vom Kopf einer Frau wehte ein hellblauer Schleier waagrecht hinterher. Willst du wirklich? Vielleicht ist es eine schöne Frau. Zu spät. Es ist völlig gleichgültig, wer die Leute sind, die wir da umbringen. Diese Welt muss kaputt gehen und wir mit. Die 10 Minuten unter Wasser sitzen wäre die schmerzloseste Lösung. Da kommt wieder einer. Na, an die Arbeit. Das nächste Auto kreiselte toll betrunken noch eine Strecke weiter und blieb dann liegen. Ein hübsches junges Mädchen stieg unverletzt, wenn auch bleich und heftig zitternd heraus. Ein alter Herr hing hinter dem toten Chauffeur in seinem Sitz. Und aus seinem Mund floss Blut. Erlauben Sie, alter Herr, mein Name ist Gustav. Wir haben uns gestattet, Ihren Chauffeur zu erschießen. Dürfen wir fragen, mit wem wir die Ehre haben? Ich bin Oberstaatsanwalt Löhring. Sie haben nicht bloß meinen armen Chauffeur umgebracht, sondern auch mich. Ich spüre, es geht zu Ende. Warum haben Sie denn auf uns geschossen? Wegen zu schnellen Fahrens. Wir sind mit normaler Geschwindigkeit gefahren. Was gestern normal war, ist es heute nicht mehr, Herr Oberstaatsanwalt. Wir machen die Autos jetzt kaputt. Alle. Und die anderen Maschinen auch. Sie wissen ja, unser Erdteil war scheußlich übervölkert. Na, jetzt soll es Luft geben. Schießen Sie denn auf jedermann ohne Wahl? Sicher. Und manche mag es ja ohne Zweifel schade sein. Zum Beispiel um die junge hübsche Dame hätte es mir leid getan. Das ist wohl ihre Tochter. Nein, meine Stenotypistin. Na, umso besser. Und nun steigen Sie bitte aus oder lassen Sie sich von uns aus dem Wagen ziehen. Denn der Wagen wird vernichtet. Ich ziehe es vor, mit vernichtet zu werden. Wie Sie wünschen. Erlauben Sie nur noch eine Frage. Es war mir immer unbegreiflich, wie ein Mensch Staatsanwalt sein kann. Sie leben davon, dass Sie andere Leute, zumeist arme Teufel, anklagen und zu Strafen verurteilen, nicht wahr? So ist es. Ich habe meine Pflicht getan. Es war mein Amt. Ebenso wie es das Amt des Henkers ist, die von mir Verurteilten zu töten. Sie selbst haben ja das gleiche Amt übernommen. Sie töten ja auch. Richtig. Nur töten wir nicht aus Pflicht, sondern zum Vergnügen. Oder vielmehr aus Missvergnügen, aus Verzweiflung an der Welt. Hat Ihnen das Töten nie Spaß gemacht? Sie langweilen mich. Haben Sie die Güte, Ihre Arbeit zu Ende zu führen? Wir sind ja irgendwie Kollegen. Der Staatsanwalt strengte sich sehr an, mit seinen blutverklebten Lippen ein wenig zu lächeln. Es gelang ihm nicht gerade glänzend, doch war die gute Absicht erkennbar. Es ist gut. Mein Fräulein, Sie haben soeben Ihren Arbeitgeber verloren. Hoffentlich stand der alte Herr Ihnen nicht sonst noch nahe. Sie sind von mir engagiert. Wie heißen Sie? Dora. Dora, können Sie mit einem Gewehr umgehen? Nein, leider nicht. Wir werden es Ihnen zeigen. Mein Freund Harry hat hübsche Frauen gerne, Dora. Er wird Ihr Freund sein. Aber Sie werden mit Polizei und Soldaten kommen und uns tot machen. Polizei und dergleichen gibt es nicht mehr. So, den hätten wir auch erledigt. Komisch, dass das Schießen so viel Spaß machen kann. Dabei war ich früher Kriegsgegner. Ja. Es sind eben einfach zu viele Menschen auf der Welt. Früher hat man es nicht so gemerkt. Aber jetzt, wo jeder nicht bloß Luft atmen, sondern auch noch ein Auto haben will, wir tun das einzig Richtige, wir reduzieren. Müssen wir denn alle sterben? Ich streichelte ihr ein wenig die nassen Wangen. Nicht weinen, Dora, nicht weinen. Wir brachten noch einige Wagen zur Strecke. Dann blieb die Straße still und leer. Die Nachricht von ihrer Gefährlichkeit schien sich verbreitet zu haben. Ich möchte nicht mehr hier bleiben. Ich habe Hunger. Habt ihr denn keinen Hunger, ihr Bolschewiken? Wir machten uns an den Abstieg. Als ich Dora über die Straßenbrüstung klettern half, küsste ich ihre Knie. Sie lachte hell. Aber da gab das Gestänge nach und wir stürzten beide ins Leere.